können wir doch auch gleich direkt einsteigen. Was haben wir denn heute? Wir haben Top 0 Organisatorisches. Haben wir Organisatorisches? Wir haben nichts Organisatorisches. Es wird nächste Woche was Organisatorisches geben. Da seid schon mal vorgewarnt. Es werden ganz, ganz viele ganz tolle Dinge announced werden nächsten Dienstag. Freut euch drauf. Aber ich spoilere euch noch nicht. Ansonsten, ich warne euch vor, ich habe gerade eben mit meinem Mitbewohner eine Wette abgeschlossen, dass ich es schaffe, diese Sitzung innerhalb einer Stunde durchzumoderieren. Also spielt, es geht hier um hohe Summen. So, Top 1, laufende Projekte, bundesweite Themenwochen, Michael Berndt. Ja, dann lassen wir uns doch mal ein bisschen Zeit. Moin, moin. Übrigens, ich glaube, der 6.10. ist heute. Ja. Gut, Themenwochen zum oder Themenwoche Open Antrag. Das Logbuch wird fertig, es ist finanziert, es kann dann zugesendet werden. Allerdings braucht Steff für die Zusendung der Exemplare der Logbücher eine Empfängeradresse. Die Landesverbände sollten ihm unter der E-Mail, die ich eingetragen habe, diese Empfängeradresse dann zusenden. Dann die Frage an den UFO. Ist es möglich, dass wir noch die Mitglieder in einer Rundmail informieren über den Themenabend am Donnerstag zu Open Antrag? Und des Weiteren gibt es Themenvorschläge für die zweite Themenwoche. Ich habe sie mal eingetragen, die liegen alle gleich in Führung, weil jeweils einmal vorgeschlagen. Vielleicht eine Orientierung für andere Landesverbände. Auf jeden Fall fehlen da noch viele Ideen und Hinweise aus verschiedenen Landesverbänden. Wäre nett, nächste Woche bin ich nicht da. Wenn ihr das also in der nächsten Woche, 10 Tage, mir dazu mailen würdet. Soweit erstmal. Ich wäre dann wieder da. Bitte? Ich wäre dann wieder da. Ach, wunderbar, das ist schön. Gut, dann, das wäre Open Antrag gewesen. Genau. Gibt es Fragen oder Nachträge zu Open Antrag? Also zur Themenwoche Open Antrag? Ja, nochmal die Nachfrage. Michael, du hattest darum gebeten, dass das bis zum 17. geschieht mit den Vorschlägen. Steht das noch so im Raum oder willst du jetzt die Vorschläge schneller haben? Nein, nein, 17. wäre hilfreich. Wie gesagt, nächste Woche bin ich gar nicht in Deutschland. Wenn ich zurückkomme, dann würde ich das weiter gerne anfangen vorzubereiten. Also das Thema der zweiten Themenwoche. Denn die wird ja wahrscheinlich im März oder Februar kurz vor den Landtagswahlen sein. Würde sich ja anbieten. Nur dann müssen wir auch langsam mit der Vorbereitung des zweiten Themas beginnen. Ja, ich frage nur nach, weil ich gerade im Landesverband rumhöre, was Sie wollen. Ja, ich hoffe, du schaffst es dann. Na klar. Also von mir nochmal die Frage an den Bufo. Kriegt ihr das hin, die Mitglieder nochmal zu informieren über den Themenabend am Donnerstag und die Themenwoche? Ich werde mich erkundigen. Wie hattest du dir das vorgestellt? Ein kleines Rundschreiben oder so? Das wäre gut, wenn Olaf sich jetzt kurz äußern würde. Ja, kannst du die Frage nochmal stellen? Es ist nämlich so, dass ich gerade hier eine Anfrage von Bruno bekommen habe, Bruno Gerd Kramm. Wie war die Frage nochmal? Astrid wollte sich darum kümmern, Informationen der Mitglieder über den Themenabend am Donnerstag. Du bist ja mit Hermi schon in Kontakt, vielleicht kannst du das kurz erläutern. Ach so, ja. Also am Samstag habe ich mit Hermi gesprochen. Es gibt da 4 Kanäle über den über die Bufo-Schiene, das an unterschiedliche Adressatengruppen innerhalb der Partei zu verschicken. Ich habe gestern, nachdem ich es am Samstag schon Hermi geschickt hatte, habe ich es gestern nochmal verschickt, auch an Michael, sodass, nicht Michael, Michael hat es auch bekommen, an Christoph mit F, sodass er Hermi nochmal anspitzt, dass es verschickt wird. Und gerade der Termin am Donnerstag um 21 Uhr im Dicken Engel nochmal publik gemacht wird, damit viele Piraten kommen und gerade dort die Expertise mitbekommen und Fragen stellen können zu dem Thema. Das ist ganz wichtig. Sollten beide Möglichkeiten versagen, also sowohl Christoph und als auch Hermi, dann bitte Astrid, häng dich mal rein. Ich schicke dir gleich den Text nochmal zu. Vielen Dank. Okay. Gibt es weitere Fragen, Nachträge, Ähnliches zum Thema Open Antrag? Es scheint nicht der Fall zu sein. Dann freue ich mich schon auf den Donnerstag, wo ich ja auch mit dabei sein werde als Moderator. Und wir gehen weiter zum Thema FSA 15. Was gibt es zu FSA 15 aktuell zu vermelden? Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass am kommenden Samstag die FSA in München stattfindet. Sonst weiß ich aus dem Kopf gerade keine Termine. Bei euch noch irgendwas dieses Wochenende? Am 10.10. ist auch die Stopp TTIP-Demo in Berlin, die ja im Rahmen der FSA-Tour stattfindet. Okay, dann schreiben wir die mal rein, dann habe ich es auf jeden Fall für den Digest, der diese Woche auch wieder erscheinen wird, nachdem technische Schwierigkeiten ausgeräumt wurden. Sonst Geoffrey, darf ich ganz kurz stören? Natürlich. Ich möchte gerne den Masch am Hemdzipfel nehmen und in den Tellerrand ziehen für einen Moment. Masch, lass dich ziehen. Wir werden auf dich warten und dich dann auch nochmal mit reinnehmen, falls es nötig ist. Manfred, kommst du? Okay. So, wo war ich? Richtig, FSA, genau. Weitere Termine dieses Wochenende? Scheint nicht so zu sein. Okay, wunderbar. Dann gehen wir weiter. Freiheitsserver. Da ist ja letzte Woche einiges passiert. Ich überlege gerade, / Astrid, macht ihr untereinander aus, wie er was dazu sagen möchte? Okay, falls Astrid nichts dagegen hat, dann sage ich einfach so den Großteil. Wenn du da was zu ergänzen hast, gerne. Ich bin nicht perfekt. Ist das okay so? Ja, mach mal. Gut. Erstmal ein Rückgriff. Was hat es mit dieser Freiheitsinitiative auf sich? Also die Freiheitsinitiative, die Freiheitsserver-Initiative ist eine Reaktion auf den NSA-Skandal, Vorratsdatenspeicherung, die Zentralisierung des Internets, die zunehmenden Angriffe auf die Pressefreiheit und die File-Sharing-Community. Und diese Initiative, die zielt darauf ab, dass wir dieser Gefahrenlage effizient und wirksam entgegentreten. Und dass in dem so stark wie möglich kritische Infrastruktur gefördert wird, die das denkbar schlechteste Klima für diese Gefahrenlage darstellt. Und das heißt ganz konkret, diese Freiheitsserver-Initiative fördert, dass so viele Freiheitsserver wie möglich weltweit aufgestellt und betrieben werden. Und jeder Freiheitsserver ist ein weiterer Knotenpunkt im Tor-Netzwerk, im anonymen Peer-to-Peer-Netzwerk Freenet, in dieser Google-Alternative JC und bei FreeDNS. Was hat sich da jetzt die Woche getan? Es wurde ein Blogpost veröffentlicht, der mal Einblick in diesen besagten Inhalt gegeben hat und auf zwei Stellenausschreibungen verwiesen hat, die zusätzlich das Vorstandsportal veröffentlicht worden sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn diese Initiative, die ist bislang nur schön gedacht und hat einen Ausblick, viel Potenzial, aber das nützt alles nichts, wenn sich nicht ausreichend Personen finden, die das anpacken und in die Tat umsetzen. Und dafür brauchen wir halt 4 Personen, die sich in einem Tech-Team zusammenfinden, also das technisch umsetzen, und dann auch noch ein weiteres Team, ein Webseitenteam, in dem sich ungefähr 4 Personen zusammenfinden und eine Webseite zu dieser Initiative aufbauen und pflegen. Darum die Stellenausschreibung und hier an der Stelle die Bitte, verbreitet das bitte so stark wie möglich, denn wenn da nicht die Basis das erfährt oder mitträgt, dann wird das halt alles nicht. Je mehr sich da mit einbringen oder auch nur wenigstens diese Informationen teilen, desto besser ist es, denn die Fähigkeiten oder die Reichweite von einer Person sind nur begrenzt. Und insofern, ja, also wenn ihr möchtet, dass das umgesetzt wird, wäre toll, wenn ihr irgendwie euch da einbringt. Sei es nur, dass ihr euch auf die Stellenausschreibung bewerbt oder einfach nur die Nachricht verteilt. Gut, ich danke dir sehr für die Infos. Gibt es noch was aus deiner Sicht nachzutragen, Astrid? Nee, postet auf eure Mailinglisten und erzählt davon. Wir haben bis jetzt 3 Bewerbungen, was ich schon mal sehr schön finde. Aber es dürfen gerne noch mehr sein. Sonstige Nachfragen, Nachträge oder Ähnliches? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wunderbar, ich freue mich sehr, dass die Initiative läuft. Mir gefällt das persönlich auch sehr gut. Der Wahlkampf Baden-Württemberg, da haben wir die üblichen, den üblichen Link drin zur Unterschrift, zum Unterschriftenstatus. Gibt es noch jemanden, der was dazu erzählen kann? Scheint nicht so zu sein. Dann gucken wir weiter zum Wahlkampf Sachsen-Anhalt. Gibt es dazu noch was zu erzählen? Astrid vielleicht? Ja, wenn keiner von den Sachsen-Anhaltinern da ist, ja, dann einfach mal ein kurzer Überblick über den LPT vom letzten Wochenende. Da ist sehr viel Programm gemacht worden. Sachsen-Anhalt braucht auch Unterschriften, 1000 an der Zahl. Da ist es allerdings nicht so schlimm wie in Baden-Württemberg, dass es dann tatsächlich pro Wahlkreis gesammelt werden muss. Unterstützung können sie auch sehr, sehr gut gebrauchen. Da kommt dann aber die Tage nochmal was dazu. Okay, gut, gut. Gibt es Nachfragen, sonstiges zu dem Thema? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir gucken zur Stopp-VDS. Was gibt es da Neues zu erzählen? Also steht was drin? Ich kann die Farbe gerade nicht zuordnen. Also wenn jemand was sagen kann oder will, dann lese ich mal kurz vor, weil wegen Aufzeichnung und so. Bei StoppVDS steht drin, Patrick Breyer organisiert momentan den Versand der Unterschriftenlisten an die GroKo-Ausschussmitglieder der Bundestagsausschüsse zusammen mit Anschreiben, da das Gesetz möglicherweise nächste Woche im Bundestag ansteht. Das heißt, wir nähern uns bei diesem Projekt also wohl seiner Vollendung. Wir gucken weiter zum Top 2, die Polgef-Berichte, und ich gebe direkt wieder weiter an Astrid. Oh, schon wieder ich. Ja, ich war jetzt am Wochenende auf dem Landesparteitag in Sachsen-Anhalt. Das sind relativ wenige Aktive, also es waren 18 da und akkreditiert. Aber die sind doch recht motiviert und ich bin da sehr zuversichtlich, dass da ein bisschen was vorangehen wird demnächst. Die haben sich naturgemäß hauptsächlich mit ihrem Wahlprogramm beschäftigt, hatten dann noch eine Diskussion auf einen Antrag hin zur Auflösung des Landesverbands, was eigentlich dann letztlich ganz gut war, weil sie dann auch tatsächlich mal gemeinsam so ein bisschen eine Standortbestimmung gemacht haben und festgestellt haben, ja, wir sind noch da und ja, wir wollen alle weitermachen. Das fand ich jetzt sehr schön. Ja, ansonsten Tagesgeschäft, Orga, Themenbeauftragten-Treffen, das war dann schon zeitfüllend genug. Alles klar. Was gibt es noch zu erzählen? Also, an, was sehe ich denn? Fragen an Astrid, das ist die richtige Frage. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann, ich hätte noch eine Frage, richtig. Ich habe Leuten hören, ich bin mir gar nicht sicher, der Marina-Termin ist am 13. Dezember, oder? Im Kopf habe ich es jetzt auch nicht, aber das klingt sehr nah dran, ja. Also ganz genau weiß ich jetzt auswendig auch nicht, da müsste ich nachgucken. Was, dann glaube ich, habe ich es richtig im Terminkalender stehen. Gut, gut. Das wäre diese Frage noch, das steht ja auch noch an demnächst. Also, genau, Dankeschön, Reinhard Barley. So, genau. Wir kommen zu den Analysen und Kommentaren zu den anderen Parteien. Was gibt es denn zu vertellen vom politischen Gegner? Gar nichts. Worauf bezieht das sich denn? Also irgendwie inhaltlich? Das geht letzten Endes immer, also wir arbeiten in diesem Segment eigentlich immer darauf hin, dass wir versuchen, Positionierungen und Bewegungen zu verorten. Zum Beispiel, wenn eine Partei irgendwie sich in einem Thema neu positioniert oder allgemein irgendwie eher nach links oder nach rechts rückt und so weiter, um sozusagen, wie soll ich sagen, die politische Plattentektonik nachvollziehen zu können. Ja, also die, alle Parteien, die positionieren sich ja bei Safe Harbor jetzt auf einmal komplett anders wie vorher. Na, also es dürfte spannend sein, wie sich jetzt dieser Brocken CDU, SPD, CSU positioniert nach diesem EU-Gerichtsurteil, das heute gefallen ist und Safe Harbor mal einkassiert hat. Denn die haben bislang im Hinblick auf NSA-Skandal ja praktisch gar nichts gemacht und überhaupt in Frage gestellt, dass die Informationen, die da von Snowden veröffentlicht worden sind, überhaupt irgendwie, ja, Gewicht haben, Bedeutung haben, wahr sind. Und jetzt guckt das EU, also der Europäische Gerichtshof an und hat mal gezeigt, was er von diesen Informationen von Snowden hält. Da wirst du feststellen, dass man sehr schnell wieder auf die Schienen kommen wird. Ein Gericht soll keine Politik machen, sondern die Politik macht Politik und das Gericht soll die Klappe halten. Das geht es gar nichts an. Ja, dann sollen die mal die Aussage machen. Damit wollen sie sich in der Hinsicht ja noch mehr blamieren. Also was mir gerade eben noch einfällt, ist Thema Flüchtlingskrise wieder mal, dass sich diese Trias CDU, CSU, SPD zunehmend schwer darin tut, sich auf eine vernünftige Linie zu verständigen. Also mittlerweile bekommt Merkel aus den eigenen Reihen, also aus den CDU-Reihen, Kritik dafür, dass sie sich mit ihrem Kurs wahlweise entweder zu sehr nach links bewegt hat oder zu sehr der populistischen CSU nach dem Mund redet, was ich lustig finde, dass ihr gleichzeitig vorgeworfen wird, sie sei zu links und zu rechts in der Flüchtlingsfrage. Insofern stellt sich die Frage, ob sich hier wirklich noch eine gewisse Bewegung dann zeigen wird oder ob einfach quasi von beiden Seiten die Unzufriedenen reinholzen und Merkel das schlicht und einfach höflich ignorieren wird, was durchaus auch ein plausibles Szenario ist. Naja, eine Bewegung hat sich ja jetzt heute und gestern gezeigt, durch die Konzentration der ganzen Flüchtlingsproblematik im Kanzleramt unter Altmaier. Und das ist ja, man kann es verstehen, wenn es denn tatsächlich so ist, auch als einen gewissen Schuss gegen den Populismus, wie er auch von de Maizière etc. Vertreten wird. Ich finde es spannend, wie sich das entwickeln wird. Also optimistisch bin ich nicht, aber es ist interessant. Aber viel interessanter als zu sehen, was andere Parteien da tun, fände ich es doch mal zu sehen, was wir tun beziehungsweise nicht tun und das zu analysieren. Tja, da haben wir genau das Problem wieder. Wir wissen nicht, wie wir miteinander reden können außerhalb von Parteitagen. Ja, weitere Sachen zum Thema Parteianalyse? Okay, dann glaube ich, ist das die Parteianalyse für heute. Baden-Württemberg. Ist der Philipp Kühngitter da? Keiner ist Baden-Württemberg da, dann gehen wir weiter nach Bayern. Okidoki, ich mach's heute ein bisschen flotter, weil wir ja eine Wette gewinnen wollen. Kampagne Themenwoche haben wir gerade schon besprochen. Wir haben in Bayern unseren Newsletter damit bestückt und darauf hingewiesen, dass am Donnerstag Sachen stattfinden und Ende des Monats die Themenwoche auch wirklich durchgezogen werden kann. Wir sind da Realisten. Wir wissen, dass wir zum Teil ziemliche weiße Flecken haben, aber wenigstens ein paar Highlights wird es wohl geben. Gut, Netzpolitikkongress. Wir sind noch einmal dabei, es vorzubereiten. Gut Ding braucht eben weil. Und wer es noch nicht notiert hat, es ist am 21. und 22. November in München, Netzpolitikkongress in Kombination mit dem Bayern-Plenum unter dem Motto Hart am Wind sind wir auf Kurs im digitalen Zeitalter. Wir haben, und da fehlt ja der Link, aber den werde ich gleich noch reinsetzen, in Vorbereitung eine Kommunalkampagne. Wie fit bzw. wie digital ist deine Gemeinde? Dazu gibt es einen Fragenkatalog und eine Website, die jetzt noch eine Woche im Beta-Test läuft. Wie gesagt, Links setze ich gleich hinzu. Wer draufgehen möchte und es probieren möchte, der möge doch bitte auch daran teilnehmen. Termine der letzten Woche. Je schneller ich spreche, desto mehr verhaspel ich mich. Also das ist keine gute Idee, Geoffrey. Ich war auch in Berlin auf der LMV. Herzlichen Glückwunsch an alle, die gewählt wurden. Hab da auch sehr interessante Gespräche geführt. Und wie gesagt, im Moment bin ich auch mit Bruno an einem anderen Thema dran. Presseclub München, gestern war eine Buchvorstellung, Digitale Transformation. Autor ist Tim Cole, ein ausgewiesener Experte, was dieses Thema betrifft. Er hat wieder nachgelegt, noch ein Buch zur Digitalisierung geschrieben. Und es lohnt sich, da mal hineinzuschauen. Es ist auch erst seit gestern über Amazon beispielsweise bestellbar. Jetzt muss ich mal kurz scrollen. Okay, Termine, die anstehen. Morgen ist eine Krypto-Party in Rosenheim. Wir sind immer noch, wir nehmen immer noch daran teil an dieser Langzeitkampagne, die seit, meine ich, 2012 läuft mit den Krypto-Partys. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Piraten. Keine andere Partei hängt sich so ins Zeug für Datenschutz und Privatsphäre. Also morgen ein weiterer Termin in Rosenheim mit Professor Ernst. Der ist Informatikprofessor und kennt sich darin aus. Und Michael Nausch, auf Twitter ist es Django, der kennt sich mit Verschlüsselungsverfahren auch sehr gut aus. Dann haben wir parallel zu Berlin am Samstag die FSA-Demo. Da ist ja schon genug gesagt worden. Der Rest steht im Pad. Und noch ein Termin für euren Kalender. Die Pirate Security Conference in München am 11. bis zum 13. Februar. Das ist auch ein Projekt, das wir intensiv vorbereiten. Das wird sehr gut und ist ja in Kombination mit der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr, was hier an dieser Stelle durchaus als Qualitätsmerkmal mal verstanden werden darf. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke. Ich hätte dann eine Frage. Nur zu. Wenn ihr so kompetente Leute für eure Krypto-Party habt, würde ich mir die auch gerne antun. Gibt es einen Stream oder eine Aufzeichnung? Eine Aufzeichnung, das schaffen wir leider nicht in Rosenheim. Dazu fehlt uns tatsächlich die SG-Event. Aber wir haben Experten, die ein bisschen mobil sind. Also wenn du Fragen hast, wohin sie kommen können, wenn ich weiß, wohin und wann, dann werde ich den Kontakt herstellen. Oder du schreibst sie direkt an. Gut, dann komme ich auf dich zurück. Danke. Weitere Fragen? Scheinbar ist es da heute dann ruhig. Wir gehen weiter nach Berlin. Das muss ich im Pad noch ändern, wie ich gerade eben sehe. Die Therese Lehnen, glaube ich, heißt sie, ist ja neu gewählt worden zur Geschäftsführerin. Das muss ich noch abändern. Ist Therese da? Frag mal so. Therese zu besprechen. Scheint nicht so zu sein heute, das ist aber nicht so schlimm. Da haben wir ja schon was aus Berlin gehört. Brandenburg, ich gebe an Thomas Langen. Ja, Brandenburg ist da und wir werden am nächsten Sonntag ein Landestreffen haben, um das Problem, was ich eben angesprochen habe, dass man nicht weiß, wie man miteinander reden soll, über bestimmte Sachen außerhalb von Landesparteitagen auf dem Landestreffen halt bisschen anzugehen. Und dementsprechend haben wir eigentlich auch ein relativ umfangreiches Themenspektrum, von dem einiges auch nicht klar ist, noch nicht klar ist, was wirklich überhaupt behandelt wird. Einerseits geht es um Kommunalpiraten, wie weit brauchen sie Unterstützung. Dann ein großes Thema bei uns ist Verwaltungsstrukturreform in Brandenburg, unter anderem mit Zusammenlegen von kreisfreien Städten und umgebenden Kreisen etc. pp. Neuen landesfreie Flyer brauchen wir auch für unsere Programmatik. Dann steht natürlich noch ein Nachfeier des 7. Geburtstages an. Krypto-Party macht nicht nur Bayern, sondern das soll auch bei uns stattfinden. Freifunk ist natürlich ein Thema. Und ich hoffe, liegt sehr am Herzen, wir kommen auch dazu, um darüber zu sprechen, wie wir mit Flüchtlingen umgehen können und mit den Begleitumständen, die Sie hier erwarten und die wir Ihnen bereiten und auch die Sie hierher getrieben haben. Naja, so weit aus Brandenburg. Ich danke dir sehr. Gibt es Fragen nach Brandenburg? Scheint für heute nicht so zu sein. Dann danke ich dir nochmal und wir gehen weiter zu Bremen und Hamburg. Heute niemand da. Dann gebe ich weiter an Hessen und Alex Schnapper. Ich sehe gerade im Pad, Schnappi ist krank. Heute leider keine Zeit, weil konstituierende Sitzung. Das heißt also, ich weiß nicht, ist Michael, MIP ist schon weg, okay. Dann ergibt sich das, dann macht Hessen heute konstituierende Sitzung, wir haben Team Polgef und wir sehen hoffentlich Schnappi wieder nächste Woche, dem ich an dieser Stelle schon mal gute Besserung wünsche. Mecklenburg-Vorpommern, der Hannes Vogt. Scheint nicht da zu sein. Thomas ganz gut, das ist ja auch nicht mehr aktuell. Das müssen wir auch noch abändern. Mario Gärtner für Niedersachsen. Ist der heute da? Scheint auch nicht hier zu sein. Dann gehen wir weiter nach Nordrhein-Westfalen. Ist der Masch schon wieder da? Noch nicht scheinbar. Den hat er ja gerade vor die Sammy geklaut. Das heißt, wir gehen erstmal weiter. Ich merke mir aber natürlich Nordrhein-Westfalen vor für später, falls er wiederkommt. Hoffen wir, dass er wiederkommt. Rheinland-Pfalz, Ina Vigo. Herr Vigo, hörst du mich? Scheinbar kann Jürgen gerade nicht reden. Gut, wir springen weiter zum Saarland. Jörg Arweiler. Hallo, guten Abend. Ich bin da. Ja, von uns gibt es auf Landesebene heute nicht viel zu berichten. Das Übliche, wie gesagt, Vorbereitung für den Landesparteitag. Auf Kreisebene haben wir am Montag ein Interview gehabt im Fernsehen, im dritten, also im saarländischen Fernsehen zum Thema BGE. Da bin ich kurz zu Wort gekommen. Es kam auch ganz gut an. Also wir hatten schon direkt nach dem Beitrag Rückmeldungen per E-Mail gehabt, die uns gesagt haben, wir sollen unbedingt an dem Thema dranbleiben und dass es sehr interessant ist und so weiter und so fort. Das werden wir auch tun. Wir werden das weiter ausbauen. Wir werden jetzt am Samstag gleich schon einen Infostand dazu anbieten nochmal. Werden auch am gleichen Infostand, auch am 10.10. ab 10 Uhr dann auch nochmal an TTIP erinnern und die Scheußlichkeiten, die da im Raum stehen, dass wir uns da einfach nochmal positionieren in der Sache. Das sind so die Ereignisse, die wir diese Woche vorhaben. Sehr gut, sehr gut. Ich danke dir. Wunderbar, das freut mich. Gibt's Fragen an Saarland? Ja, hallo Jörg, grüß dich, hier ist Gernot. Kannst du noch, oder habt ihr einen Link zu diesem Interview, dass man das sich auch nochmal anschauen kann? Ja, schicke ich gleich in den Chat rein. Wir haben es auch auf Facebook auf unseren Seiten gepostet von Salui. An der Stelle wäre es auch ganz schön, vielleicht wenn der Bund das noch aufgreifen und verteilen könnte. Es läuft bei uns schon ziemlich gut, seit heute Morgen drin, über 3000 Aufrufe und glaube 29 Mal geteilt. Wie gesagt, auch das wäre ganz schön, wenn er da noch unterstützen würde. Aber ich schicke den Link gleich in den Chat rein. Dankeschön. Gerne. Ach so, vielleicht noch an der Sache, wir haben was geplant, aber das ist noch noch nicht ganz komplett durchgeplant. Wir würden gerne eine Podiumsdiskussion da einberufen, weil wir sagen, wir wollen hier eine Testregion für das Saarland bzw. für Saarlouis ausrufen. Und da laufen jetzt mal die Vorüberlegungen, aber da würde ich gerne dich auch dann, Gernot, dazu einladen. Aber das machen wir dann gesondert. Ja, gerne. Freue mich. Gut, das können wir dann in der AG dann besprechen. Also wie gesagt, das ist jetzt nur mal so eine Vorplanung und wir wollen gucken, dass wir den Landrat ein bisschen in die Enge treiben. Gute Idee, danke. Wunderbar, okay. Weitere Fragen in Saarland? Scheint nicht so zu sein. Sachsen, Flobukor. Der Jutt für Sachsen-Anhalt. Auch nicht. Kathi Jasper für Schleswig-Holstein. Heute auch nicht hier. Thüringen, Jan Hacke, bitteschön. Ja, guten Abend. Thüringen gibt es nichts Besonderes zu berichten, also dass wir jetzt ein Kommunalplenum am 7.11. machen. Kurz und einfach. Jetzt Fragen an Thüringen. Am 10. oder am 7.? Am 7.11. Okay, dann war es ein Verhörer. Sehr gut, sehr gut. Dann, ich mache noch quasi jetzt eine Ehrenrunde. Masch hat gerade eben gesagt, dass er es nicht schaffen wird, deswegen soll ich mich kurz für ihn um NRW kümmern. Das werde ich also jetzt kurz gucken und tun. Er hat mich des Weiteren darum gebeten, falls Danebot nach meinen Ausführungen noch etwas hinzuzufügen hat von Fraktionsseite, dann soll ich ihn aus dem Zuhörerraum nach oben bitten. So, wir gucken mal kurz, was steht an in NRW. Die Vorbereitungen für den kommenden Landesparteitag am 24. und 25. Oktober in Aachen laufen. Wir hatten eine Teilnahme von Piraten an einer Kundgebung gegen Republikaner in Düsseldorf. Die Immunität von Daniel Düngel wurde aufgehoben. Wir haben am 30.09. im Landtag NRW Plenum gehabt, wo einige Sachen drin sind, wo ich gerade versuche, durch die Steno durchzusteigen. Und dann haben wir noch einige Pressemitteilungen von der NRW-Fraktion, unter anderem zur geplanten Sperrklausel, was Paki bereits letzte Woche erwähnt hatte, zum EuGH-Urteil und zum Cannabis-Urteil aus Berlin. Und wir haben noch ein Mumble am 5.10., das ist gestern gewesen, glaube ich. Ja genau, ich hatte es ja vorhin verwechselt, heute ist der 6., gestern war der 5., da war dieses Mumble zum Thema Sperrklausel der EU-Ebene, das glaube ich auch mit Senficon war. Und wir haben noch was zum Thema Braunkohle in NRW gemacht gehabt, von Seiten der Piratenpartei in NRW. Ja, das wäre mal kurz die Schnellverlesung, ohne im Thema drin zu sein. Danebot, möchtest du noch was ergänzen von deiner Seite? Ja, also wir hatten eine aktuelle Stunde zur Braunkohle im Landtag. Die war recht gut von unserer Seite aus bestritten, muss ich mal sagen. Gut zusammengearbeitet. Und fast kein Presseecho. Also die aktuelle Stunde schon, aber wir mal wieder nicht. In der provinzielle Wurst- und Gurkenpresse schweigt halt weiter tot. Ich hatte allerdings ein Interview mit Sat.1 gestern, da ging es um den Plan von Düringen jetzt den Atomkraftwerksbetreibern zu helfen aus der Patsche. Die müssen ja Rücklagen bilden für die Endlagerung und haben das nicht getan. Und er will jetzt, sagte, dass die 38 Milliarden, die sie haben, nicht reichen würden und der Steuerzahler müsste damit rein. Dazu habe ich dann was gesagt. Und das hat Sat.1 auch gesendet. Also wir haben zwei Sätze oder so gebracht. Das war schon ein relativer Erfolg. Das ist so aus meiner Warte. Alles klar. Dann danke ich dir sehr für den Nachtrag. Gibt es noch Fragen zu NRW? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucke ich nochmal kurz drüber. Ich soll noch für Rheinland-Pfalz und Niedersachsen das kurz verlesen. Bei Rheinland-Pfalz hatten wir am Wochenende einen Parteitag, der sich mit der Landtagswahl beschäftigte. Die Atmosphäre war sehr gut. Wir haben einige Sachen zum Thema Plakate, Flyer, Kampagne etc. geklärt worden. Und wir kommen also in die Phase Unterstützerunterschriften jetzt in Rheinland-Pfalz. Und in Niedersachsen nichts Besonderes scheinbar, also nichts Aktuelles. Gut, damit hat sich das erledigt. Wir wären damit durch mit den Polgaps, glaube ich, und wir gehen weiter zu den Themenbeauftragten. Bruno Gerd Kramm, Urheberrecht/TTIP, ist ja heute da. Falls nicht, sollte man natürlich jetzt im Pad noch kurz vermerken, dass ja diese große TTIP-Zentral-Demo am 10.10. Berlin stattfindet, also diesen Samstag. Gut, das wäre TTIP, Sozialpolitik. Gernot, bitteschön. Ja, schönen guten Abend zusammen. Es gibt einen wichtigen Termin. Morgen haben wir wieder AGBGE Mammelsitzung 20.15 Uhr. Ein Thema wird wohl angesprochen werden, und zwar wissenschaftlicher Modellversuch zur Einführung eines PGE. Allerdings noch ohne die beiden Referenten Roland und Jörg. Das haben wir nicht so schnell hingekriegt, dass Jörg und Roland morgen schon bei dieser kleinen Vorbesprechung schon anwesend sein können. Aber wir hoffen, dass wir das dann am 22.10. umsetzen können. Also das ist anders ausgedrückt. Es hat schon Interesse hervorgerufen, dass in zwei Bundesländern so ein Modellversuch angestrebt wird, einmal im Saarland vom Jörg. Und dann hatten wir ja auf unserer Landesmitgliederversammlung am Sonntag auch einen Antrag vom Roland, der das Gleiche beabsichtigt. Und wie gesagt, es hat schon über die Mailinglisten Anfragen gegeben und es stößt auf großes Interesse. Und ich denke, wir sollten da mal gucken, dass wir dann nochmal so gemeinsam drüber sprechen, dass wir da auch vielleicht eine einheitliche Linie hinkriegen. Und also ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema, was wir da aufgegriffen haben. Gut, das wäre die AG Mumble-Sitzung. Dann haben wir am 11.10. unsere normale Mumble-Sitzung der Sozialpiraten mit dem Arbeitskreis Soziales Hessen um 20 Uhr. Dann möchte ich noch zwei Sachen kurz erwähnen. Bei der Landesmitgliederversammlung am Sonntag in Rheinland-Pfalz wurde ein Positionspapier der Sozialpiraten übernommen. Wir hatten das Positionspapier Teilhabe an der Gesellschaft auch ohne karitative Organisation ermöglichen beim Bundesparteitag eingereicht. Es wurde allerdings nicht behandelt und ein Pirat aus dem Landesverband hat mich angefragt, ob wir nicht dieses Positionspapier übernehmen wollen für Rheinland-Pfalz. Und Marie und ich haben das dann vorgestellt, eingereicht diesen Antrag und er wurde angenommen. Finde ich sehr gut. Und dann noch ein zweites Positionspapier. Das BGE als zukunftsweisende Umsetzung des Sozialstaatsprinzip wurde ebenfalls in Rheinland-Pfalz angenommen. Ich habe die entsprechenden Anträge auch verlinkt. Beim letzten möchte ich kurz erwähnen, dass es ein sehr schönes Beispiel einer Zusammenarbeit gewesen ist, und zwar von der AGBGE und dem Landesverband Rheinland-Pfalz, weil das Positionspapier wurde erstellt von Jürgen von der AGBGE, hat hauptsächlich die Begründung geschrieben, und Jürgen, also Enervigo, hat so ein bisschen noch die Sprache vereinfacht, dass man das gut lesen kann, und ich habe das nochmal ein bisschen überschaut und ja auch den Titel und die Einführung dazu geschrieben. Also im Großen und Ganzen, es war eine sehr schöne Versammlung am letzten Sonntag. Das hat ja auch Enervigo schon geschrieben. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass wir da auch in den nächsten Wochen und Monaten viel was für den Wahlkampf und für die Wahlkampfvorbereitung umsetzen können. Das war's schon. Und wenn Fragen sind, gerne. Ja, Fragen oder keine Fragen, das ist die Frage. Es scheint, dass keine Sache. Ich gucke mal kurz, ja gut, der nächste Wammeltermin steht drin, aber der übrigens sich meine Standardfrage. Ich frage Wolf-Dietrich Trenner, Gesundheit. Ja, ich habe ins Pad reingeschrieben, der nächste Termin ist außer der Reihe am 15.10. Wir wollen uns da speziell mit der Überarbeitung der vorhandenen Flyer zum Thema Gesundheit, aber auch mit dem Grundsatz- und Wahlprogramm im Rahmen von Leinenlos beschäftigen. Das ist zurzeit alles, was wir sagen können. Sehr gut, ich danke dir. Gibt es Fragen an die Gesundheitspolitik? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Umwelt. Steht was drin? Ich sehe Bernd jetzt nicht in Mumble. Ist der da oder nicht? Ich höre jetzt nichts, also lese ich das einfach mal kurz vor. Wir haben diverse Dinge gehabt im Bereich Umwelt in den letzten Wochen, unter anderem eine Einladung zum Parlamentarischen Abend der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V., sehr langer Name, am 29. September und die Veranstaltung Nachhaltig und Gut? Fragezeichen zum Thema Nachhaltigkeit und Innovation, der vierte Teil davon, und die findet statt jetzt am 8. Oktober, das ist, glaube ich, dann der Donnerstag, in Berlin-Schöneberg auf dem Eurocampus. Ja, also zwei Events von Seiten der Umweltbeauftragung. Fragen übrigens sich dadurch, dass Bernd nicht da ist, natürlich jetzt leider von selbst. Wir kommen zur Energiepolitik. Michael Bernd. Ja, gerne. Ich habe mal zwei Sachen rausgesucht. Zum einen gab es eine Pressemitteilung, dass Tesla in Holland eine Fabrik aufbaut für das Modell Model S. Sollen täglich 90 Teslas, also Model S-Wagen, vom Band laufen. Die Teile werden vorgefertigt in den USA und dann eben zusammengebaut wird das Auto in Tilburg in Holland. Ist vielleicht insofern ganz interessant, weil ja die Automobilbranche im Moment sehr im Gespräch ist, in Anführungsstrichen. Und ich hoffe, wir haben die Hoffnung, dass die Elektromobilität vielleicht doch jetzt auch mehr ins Gespräch gebracht wird als einzig sinnvolle Alternative, nachhaltige Alternative für die Mobilität. Und dann gab es eine zweite Mitteilung, der Strompreis ist ja nicht mehr so in der Diskussion gewesen. Es gibt aber ein neues Tief, und zwar liegt der Preis jetzt an der Strombörse gehandelt bei 3 Cent, sogar knapp drunter. Und interessanterweise auch die Futures, ich meine für die nächsten anderthalb Jahre oder zwei Jahre, liegen im Bereich von 3 Cent pro Kilowattstunde. Kann man sich mal merken, falls man da angesprochen wird. Ja, ansonsten haben wir nachher wieder AG-Sitzung, und jetzt gleich der Hinweis, ich bin nächste Woche im Ausland, also dann mal nicht mit dabei. Wunderbar, ich danke dir sehr. Gibt es noch Fragen an die Politik? Ja, ich habe eine Frage an Michael. Michael, was ist das für ein Modell? Das wird ja nicht das super teure Tesla-Modell sein, was in Amerika schon in Serie produziert wird. Doch, das ist der Wagen. Okay, weißt du denn den Preis dafür hier in Deutschland, also in Europa? Oh, ich meine, es lag immer um die 50.000 Euro in der Größenordnung, wobei man dann wissen muss, dass im Kaufpreis sozusagen der lebenslange Sprit enthalten ist. Wenn man an Tesla-Ladesäulen tankt, Stromtank, kann man das kostenlos tun. Und das ist durchaus ein Auto, was immer mehr Taxiunternehmen auch fahren, weil es einfach betriebswirtschaftlich durchaus mehr als konkurrenzfähig ist mit dem Daimler. Und du solltest noch erwähnen, die Reichweite dieses Autos ist ja enorm gegenüber das, was zurzeit in Europa produziert wird. Ja, also man kolportiert ja so 300 Kilometer Reichweite. In den USA, wenn man nur geradeaus fährt, ohne große Steigung, schaffen sie ein paar Meilen mehr. Allerdings muss man wissen, dass in China ja schon der Denza von Daimler gebaut wird, mit einem chinesischen Unternehmen, auch mit einer Reichweite von 300 Kilometer. Und es gibt ein Interview des VW-Entwicklungschefs von Anfang September, wenn ich das richtig erinnere, wo er sagt, so in 2 Jahren werden wir wohl 500 Kilometer Reichweite erreichen mit dem VW. Also ich hoffe, dass wir da eine spannende Diskussion in den nächsten Monaten bekommen. Dann noch eine zweite Frage, 13 Kilowatt pro Stunde. Siehst du da Chancen, dass das auch für die Endverbraucher irgendwann möglich ist, dass auch bei denen dann ein niedriger Strompreis zu erwarten ist? Ja, nur wenn du es selbst in die Hand nimmst. Das heißt, Photovoltaikanlage aufs Dach und Speicher. Beides zusammen wird in 1,5 Jahren die Schätzung bei 10 Cent pro Kilowattstunde liegen. Gegenüber den 25, 26 Cent, die man zahlt, wenn man Strom kauft, ist das durchaus attraktiv. Also wahrscheinlich werden wir es als Bürger wirklich nur in der Eigenversorgung realisieren können. Politisch wird sonst dagegen gearbeitet. Ja, kurz dann noch eine Nachfrage. Also du siehst nicht die Chance, dass, dass dieser Preis auch von den Energieversorgern an die Endkunden weitergegeben wird? Naja, man muss ja wissen, dass wenn der Strompreis sinkt, die EEG-Umlage steigt. Das ist ja ein Wechselspiel. Die sind ja direkt gekoppelt miteinander. Und in der Vergangenheit war es auch immer so, dass finanzielle Vorteile vom Vertrieb nicht an die Endkunden weitergegeben wurden. Also warum sollte ich da etwas ändern? Okay, danke. So, gibt's weitere Fragen? Weil wenn nicht, dann hätte ich nämlich noch eine. Ich habe heute etwas gelesen bezüglich, dass Greenpeace versucht, die Braunkohlesparte von, ich glaube, Vattenfall abzukaufen. Ich hielt das für eine durchaus ambitionierte Idee. Ich weiß jetzt nicht genau, hast du das bereits gelesen, Michael, beziehungsweise kannst du da was zu den realistischen Erfolgschancen und der Bewertung von der Aktion sagen? Ist das eher PR oder ist das wirklich ernst gemeint und könnte das was ändern? Also habe ich noch nicht gelesen, höre ich jetzt von dir zum ersten Mal. Ich bin aber grundsätzlich sehr dafür, dass wir Bürger alles wieder selbst in die Hand nehmen. Und wenn Greenpeace entsprechende Spenden zusammenbekommt, wunderbar, aber das wäre dann wahrscheinlich eher was für Thomas Lang und Brandenburg. Also ich habe es auch gelesen heute und das ist Greenpeace Schweden, die sich für Vattenfall interessieren und die wollen explizit den Braunkohletagebau nicht weiter ausbauen. Volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich macht das meines Erachtens nicht fürchterlich viel Sinn, aber es ist zumindest eine gute Gelegenheit, vielleicht an gewisse Geschäftszahlen heranzukommen, mit denen Vattenfall seinen potenziellen das Geschäft schmackhaft machen möchte. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ich war ja vor kurzem bei Oxfam im Sebastian Neuwirth, der mir ja auch sagte, dass die Strategie des Anti-Kohle-Bündnisses wohl im Moment die ist, dass sie sagen, Ausstieg aus der Kohle, betrifft dann Stein- und Braunkohle, bis 2040. Man will also bewusst einen Zeitrahmen setzen, damit sich die Industrie darauf einrichten kann. Das hat er mir so mitgeteilt. Wenn ich mal bei so einem Bündnistreffen dabei bin, würde ich das gerne hinterfragen, weil 2040 ist aus meiner Sicht völlig unnötig. Und ich glaube, die NRW-Piraten haben da auch andere Zeiträume vor Augen. Sehr gut, ich danke dir sehr für die Info noch. Gut, ich nehme an, es wird keine weiteren Fragen mehr geben, nachdem ich jetzt vorher schon extra lang gewartet hatte. Was haben wir noch? Wir haben noch die Birgit Piepgras. Hat TK das mittlerweile geschafft? Genau. Aber nicht, dann muss ich... So, genau, also die Karte ist nicht da. Moment, hier klingeln gerade Dinge schief. Telefon klingelt und so. Also, genau, was steht drin? Es steht drin, morgen Treffen mit dem neuen Referenten der Fraktion SH. Ich nehme an, im Bereich Agrar oder Land, beziehungsweise Landwirtschaft. Agrarausschusssitzung im Landtag, programmatische Arbeit. Kurz und knackig. Dann, ich mache mal das mit der Sammelabfrage wieder. Asylpolitik, Kultur und Medien, NSA-Skandal, Queer, Bildung, Forschung, Wissenschaft und freie Netze. Ist von jemandem da? scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir jetzt halt nochmal zu Datenschutz. Da glaube ich, dass Patrick heute nicht da ist. Deswegen mache ich das nochmal kurz mit ihm vorlesen. StopVDS wird gerade zum Abschluss gebracht. Das hatten wir bereits oben kurz angeschnitten. Und der nächste Mumble-Termin für die AG-Datenschutz wird auf der Mail-Liste bekannt gegeben. So, genau. Und dann ist es mir eine große Freude, mit dem krönenden Abschluss an Björn Semmerer mit der Außen- und Sicherheitspolitik übergeben zu dürfen. Schönen guten Abend allerseits. Danke, Sören. Ich hoffe, ihr hört mich einigermaßen. Es geht. Gut, also, erstmal muss ich mich verzeihen, dass ich selbst so lange nicht anwesend war. Ich befinde mich ja bekanntermaßen in der Prüfungsphase und da habe ich teilweise den Kopf einfach komplett in die Deckung genommen. Hat mir auch ehrlich gesagt ganz gut getan. Und auch konzentriert zu können. Gut, in der AG-Arbeit, wir konzentrieren uns derzeit, ich auch, vor allem mit der Vorbereitung für die Datensicherheitskonferenz, die in München stattfinden wird. Und zwar nächstes Jahr ziemlich genau vor und in die Münchner Sicherheitskonferenz hinein, in der es dann in Abstimmung miteinander funktioniert. Thematisch wird das halt mit Internet Warfare, mit der Security und Sicherung der zivilen Stromnetze, also was zu tun haben. Wir werden dazu mehr Panels haben. Und das Programm steht schon in groben Zügen. Es sind schon mehrere interessante Redner bestätigt worden. Wir haben noch einige eingeladen, von denen auch Reaktionen erwarten. Und ja, also das ist sozusagen das unser großes heiliges Kind, also unser goldenes Kalb, wenn man so will, auf das wir uns jetzt gerade maßgeblich konzentrieren, weil gerade hat dieses ganze Thema Cyber Security und Cyber Warfare, das kocht jetzt auch gerade, sag ich mal, in den Sicherheitskreisen nochmal hoch. Das scheint in letzter Zeit da richtig heiß herzugehen. Es wird in Berlin jetzt auch im November eine Tagung dazu geben. Da sind wir gerade nochmal gucken, ob wir da es schaffen, irgendwie Leute einzubringen. Und ja, das ist das, was wir derzeit so vor allem tun. Wenn wir nicht, sag ich mal, ein bisschen darauf achten, was sonst so in der Welt los ist und was davon für Piraten interessant sein könnte. Aber das ist derzeit ein Kriegsschauplatz, könnte man sagen. Ich danke dir sehr. Ich nehme es dir persönlich zu, ist auf keinen Fall übel, dass du lange nicht da warst. Ich verstehe, dass da Prüfungen im Privatleben vorgehen. Wer hat denn noch Fragen an Björn? Niemand. Ja, dann scheint das an dieser Stelle vermutlich fast schon das Ende der Sitzung zu sein. Tja, ich gebe bekannt, dass ich meine Wette gewonnen habe. Das freut mich erstmal ausdrücklich. Ansonsten denke ich, kann ich an dieser Stelle guten Gewissens um 20.56 Uhr die Sitzung schließen und euch einen schönen Abend wünschen. Dankeschön. Ich werde das alles. Ja. So, ich werde dann jetzt aber auch gleich verschwinden, weil ich habe irgendwie heute Nacht nur 2 oder 3 Stunden geschlafen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.